der Freude schön ergötter Funken toftel aus Elysium. Wir betreten heuer trunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber winden wieder, was die Mode streng gedeckt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weit. Deine Zauber winden.